dieses Mal? RTL 2 singt La La La. Hallo und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe des Conancasts. Heute geht es rund um die Openings und Endings in der Serie Detective Conan. Und mit dabei ist heute auch Clemens. Seid gegrüßt. Dann Marcel. Hallihallo. Und neu mit dabei ist heute der Oliver. Guten Abend. Ja, Oliver, dann wäre es doch super, wenn du dich mal kurz vorstellen könntest, da du ja das erste Mal heute in einem Podcast mit dabei bist. Ja, kein Problem. So, bin Olli Kutor. Unter dem Namen bin ich auch im Forum und im Wiki unterwegs. Und ja, Detektiv Conan kenne ich eigentlich schon seit der frühesten Anfangszeit hier in Deutschland. Also das erste Mal, als ich den Trailer sozusagen, die Werbung auf RTL 2 gesehen habe. Und dann habe ich mir die erste Folge angesehen und war relativ, ja, begeistert davon. Und seitdem habe ich jeden Tag täglich den Anime geschaut und ja, den Manga habe ich dann erst später angefangen. Als es damals die erste DVD-Box gab, war ja der Manga mit dabei und ja, auch da habe ich dann eigentlich angefangen, den Manga zu lesen. Zu der Detektiv Conan News-Seite bin ich auch durch eine Recherche im Internet gekommen und ja, ich war sehr begeistert von der Seite. Ja, zu meinen persönlichen Angaben gleich noch zu sagen. Ja, mein Alter, ich bin 22, komme aus Niedersachsen, wohne so in der Region Braunschweig-Wolfsburg und mache zurzeit eine Ausbildung in Hannover. Okay, danke für deine kurze Vorstellung. Dann fangen wir auch mal an mit dem eigentlichen Thema heute. Und zwar geht es ja über die Openings und Endings. Da wollen wir natürlich erst einmal kurz besprechen, wie denn die Openings am Anfang der Serie Detective Conan aussahen. Ja, so was auffällig ist, war ja, dass das erste Opening noch ziemlich klassisch und rockig war, wodurch es für mich auch immer noch so ein bisschen Nostalgiecharakter hat. Und danach wurde es so ein bisschen mehr popartig, also es gab auch mehr weibliche Bands, also mit weiblichen Sängerinnen. Und es gab eine Phase bis zu Episode 520 ungefähr, wo es fast nur noch weibliche Bands gab. Also zwischendurch gab es immer mal wieder Bees und so. Und inzwischen ist es wieder relativ ausgeglichen, also mit Breakers zum Beispiel, mit 100% Free oder was hatten wir jetzt noch für eine männliche Band? Also es ist wieder relativ ausgeglichen, mal so zwischen weiblichen und männlichen Bands im Moment. Ja, also ich denke, wir dürfen ruhig den ersten Opening Mune no Doki Doki von The High Lows herausnehmen, weil er eben besonders bekannt für unsere Zuhörer ist. Er lief ja mindestens etwa so 100 Folgen, 100 Episoden lang im deutschen Fernsehen und ist daher auch sehr bekannt, herausragend. Ja, ich denke auch, diese musikalische Bemalung ist also quasi schon der Klassiker in Conan, wie ja Marcel bereits gesagt hat. Genau, also mir hat deutsche Umsetzung, die den Titel Nur Fragen in meinem Kopf trägt, auch wirklich sehr gut gefallen. Also eigentlich sogar noch besser als die japanische, was in den meisten Fällen nicht so ist, beziehungsweise oft ist, aber die deutsche finde ich etwa gleichwertig mit der japanischen Version von dem entsprechenden Opening. Ja, also ich fand auch gut, dass das erste Opening in Deutschland und Japan gleich war. Ja, und dass wir sozusagen mit den Japanern gleichgezogen sind und dass das dann ja identisch war, ist sehr schön. Gibt ja nur wenige Openings, die in Deutschland auch veröffentlicht wurden. Stimmt, das ist auch so ein Punkt. Also das erste Opening war ja identisch. Dann kam das zweite Opening in Japan, Feel Your Heart. Und das dritte, Naso. Davon gab es keine deutsche Umsetzung. Beziehungsweise beim dritten Opening wurde dann einfach das Lied Nur Fragen in meinem Kopf über die Animation gespielt, was dann etwas unpassend war, fand ich. Und dann gab es aber wieder viele Umsetzungen, also Lauf durch die Zeit von dem vierten Opening und dann Mit aller Kraft. Und das Einzige, was dann noch ausgelassen war, war das sechste Opening, Giri Giri von Bees. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es kompliziert war wegen dem etwas rockigen Stil oder vielleicht auch, weil der Song teuer war, vielleicht wegen der Lizenz, weil Bees eben eine sehr bekannte japanische Band ist, könnte der Song auch teuer gewesen sein einfach. Ja, ist ja auch die Frage, ob sich überhaupt deutsche Sänger ja bereit erklärt haben, dann so rockig zu singen. Ah, das stimmt. Also das Lied war ja wirklich, also ich finde es gut, aber es ist eben sehr wild und flott auch und hektisch teilweise. Also man muss da schon speziell singen können und ist vielleicht nicht ganz einfach, da eine deutsche Synchro zu bekommen, die auch nicht allzu teuer ist und so und aufwendig. Ja, also als ich es das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, also irgendwie passt das ja so gar nicht in die bisherige Opening-Geschichte, weil die alle bisher so ja eher unrockig waren und das war so extrem rockig. Ich bin auch kein besonderer Fan von diesem Opening und würde das auch nicht unbedingt weiterempfehlen. Das passt einfach nicht dazu, finde ich. Und auch bei einer Serie Detective Conan, die ja schon ziemlich bisschen auf Love und Mystery und sonst was ausgelegt ist, hat das so ein actionreiches Opening, finde ich, passt nicht wirklich ganz so dazu. Und was ich da noch anmerken würde auf jeden Fall, ist, dass es auch das erste Opening war, wo man gesehen hat, dass sich die Animationsleute nicht wirklich Mühe gemacht haben, scheinbar. Weil es gab bis auf die kurze Anfangsszene gar keine neuen Animationen. Man hat da nur irgendwelche ältere Szenen aus Openings und ich glaube auch teilweise Endings zusammengeschnibbelt und das mit so billigen Effekten irgendwie verbunden. Das sah wirklich nicht gut aus. Dann waren zwischendurch noch diese Videoaufnahmen von der Band zu sehen, von Bees. Also es, ja, war nicht so wirklich schön anzusehen, fand ich. Wobei wir das mit den Bandaufnahmen ja auch heute noch wieder haben bei Don't Wanna Lie, beim 31. Opening, das ja auch ziemlich aktuell ist. Da hatten wir das ja mit den Bandaufnahmen auch wieder. Das ist, glaube ich, so ein Standard bei Bees. Ja, das stimmt natürlich. Da ist eine Parallele zu erkennen. Wobei das wirklich nur bei den zwei Openings war. Also bei den anderen von Bees war das nicht der Fall. Gab hier nur noch ein weiteres, nämlich Shodo. Ach ja, stimmt. Aber da wurden ja auch keine neuen Animationen verwendet, komischerweise. Aber dann bei Don't Wanna Lie doch wieder. Bei den ersten Openings gab es diese charakteristische Tür, die, hinter der eben so großes Licht auf Conan strahlt, quasi der Weg zur Wahrheit. Und interessant war eben auch, dass in den ersten vier Openings Gin und Wodka keinen Auftritt bekamen. Dieser kam erst in Opening 5. Da haben dieses Opening hatte also auch so einen kleinen Umbruch, denke ich, also schon eine gute Richtung. Das war nämlich also dynamisch, ein starkes Tempo, gute Instrumente, auch der Gesang, den fand ich ganz in Ordnung. Und ja, da kamen eben mehrere Charaktere dazu, weil durch diesen schnellen Bilderwechsel und durch diese Dynamik passten halt mehr auch rein und ja, fand ich ganz gut. Ja, und das Opening kam ja dann auch zum Höhepunkt sozusagen der Serie damals. Da war ja das Debüt von Aihaibara und sie war dann auch erstmals im Opening zusammen mit Teiji und Kid unter anderem, die ja auch erstmals im Opening waren, neben Gin und Wodka, wie du erwähnt hast. Was besonders daran auch ist, ist, dass erstmals sozusagen Conan das Opening gesungen hat, weil Truth heißt ja das Opening, das kommt von Two Mix. Und da ist die Sängerin eben Minami Takayama und das ist ja gleichzeitig die Synchronsprecherin von Conan. Also dadurch war es nochmal was Besonderes, dieses Opening zu hören. Ja, und was ich auch gut fand, ist, dass am Anfang des Openings ja erstmal sozusagen diese kleine Einführungsgeschichte war. Da war ja dann Shinichi Kudo und dann kam ja Gin und Wodka im Hintergrund und dann wurde er ja zu Conan Edogawa. Stimmt, das fand ich auch gut gemacht. Da war dann so ein Licht zu sehen. Da war dann das Tropical Land im Hintergrund und Gin und Wodka zu sehen. Und als sich dann Conan an Gin und Wodka vorbeigedreht hat, wurde er, Shinichi an Gin und Wodka, Entschuldigung, vorbeigedreht hat, wurde er danach als Conan gezeigt, nach diesem Licht. Das fand ich auch wirklich sehr gelungen. Was mir jetzt noch so beim Überfliegen der ganzen Opening-Liste auffällt, ist ja zum Beispiel, dass es immer so Standard-Bands gibt, wie wir gerade eben auch schon besprochen hatten, so Bees, Garnet Crow und so weiter, Saat. Aber dann auch immer wieder so ein paar andere Bands dazwischen kommen, wie wir auch schon hatten, The High Lows ganz am Anfang oder jetzt eben Chaos, Chaos, Chaos. Das finde ich dann auch schon sehr gelungen, dass immer so traditionelle Detective Conan-Bands, kann man es ja fast schon sagen, genommen werden, aber auch mal wieder neue Versuche gemacht werden, andere Bands dazwischen zu schalten, auch wenn die in letzter Zeit leider nicht so erfolgreich sind, wie man ja zuletzt hier an Teardrops gesehen hat. Also es lässt sich, finde ich, auf jeden Fall eine Tendenz erkennen, dass es am Anfang so mehrere Bands gab, wie High Lows oder Velvet Garden oder auch bei den Endings jetzt Romania Montevideo zum Beispiel, die nur ein Ending oder Opening gesungen haben und danach nie mehr zu hören waren bei Conan. Und in letzter Zeit sind es bei den meisten Openings und Endings Bands, die wir schon mal gehört haben, also Garnet Crow oder Maikoraki. Rina Yuchi, die jetzt nicht mehr singt, weil sie aufgehört hat. Oder auch Bees jetzt neuerdings. Also Die letzten Openings und Endings sind eigentlich nur noch hauptsächlich bis auf Chaos, Chaos, Chaos vielleicht von Bands, die schon was beigetragen haben zum Anime. Was mich da nochmal interessieren würde, ist überhaupt, welche Bands noch, also von diesen ganzen Standard-Bands, die schon mehrere Openings geliefert haben oder Endings, wer denn da überhaupt noch aktiv ist? Das sind ja schon viele. Ich glaube, Saat ist nicht mehr aktiv. Die ist, glaube ich, gestorben, oder? Ja, da hatte ich auch was gehört. Deswegen wurde auch, glaube ich, das 22. Opening ihr zu Ehren praktisch denn noch in einer neuen Fassung da im Anime untergebracht. Also, das war dieses Organisations-Opening, was du ja sehr magst, Philipp. Genau, mein Lieblingsopening. Genau. Das hatte ja bei Episode 504 noch ganz andere Animationen, wenn du das meinst. Oder worauf willst du jetzt hinaus? Nee, ich meine, das Lied jetzt an sich, also. Ich habe gelesen, glaube ich, irgendwo, dass es wohl eine neuere Version ist. Also das Lied soll wohl schon älter sein. Ich glaube Anfang der 2000er oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wurde jetzt für den Anime eine neuere Version von dem Lied nochmal produziert, was sie, glaube ich, noch kurz vor ihrem Tod irgendwie aufgenommen hat, glaube ich. Und ja, ihr zu Ehren wurde es dann im Anime verwendet. Und dann gibt es halt Sänger oder Sängerinnen, die aufgehört haben. Und die schon trotzdem ein paar Openings oder Endings gesungen haben, zum Beispiel Mio Komatsu. Die hatte das dritte Opening, Naso, und dann noch zwei Endings, das fünfte und das sechste. Und dann noch ein Film-Ending, und zwar das vierte, Anata ga Yuukara. Und ihre Lieder fand ich wirklich alle sehr gut und gelungen. Und ich finde schade, dass sie nichts mehr beigetragen hat seitdem. Ja, also das Opening von Miho Komatsu wurde ja nicht umgesetzt. Dieses Naso. Genau, ja, das war dieses eine Opening, wo in der deutschen Version einfach das erste Opening drüber gespielt wurde über die Animation, was dann, wie ich gesagt hatte, komisch klang oder aussah. Also aktuell ist es so, dass es im Moment nach aktuellem Stand die männlichen Bands, sage ich mal, Bees und Breakers gibt, die ständig Openings beitragen und 100% Free bei den Endings. Und bei den weiblichen ist es halt im Moment Garnet Quo, Mai Kuraki und Ja, das sind ja auch so die. Rina Ayuchi. ja, wollte ich gerade sagen, aber sie hat ja dann doch aufgehört nach Magic. Magic war ja ihr letztes Opening. Ja, okay. Ja, genau, das sind eigentlich die zwei, Mai Kuraki, Garnet Quo. Und bei den männlichen ist es Bees und 100% Free und Breakers. Also da können wir, denke ich, auch in den nächsten Jahren noch Lieder von denen erwarten. Gibt ja mindestens immer eins jährlich von Garnet Quo und Mai Kuraki und letzter Zeit auch von 100% Free. Ja, wäre auch mal schön, wenn noch mal ein paar neue Bands oder Sänger in die Serie eingebaut werden könnten. Das mit Chaos, Chaos, Chaos war jetzt ein Versuch, der aber in Japan nicht so gut angekommen ist. Also da würde ich mich dann doch freuen, wenn sie das noch mal wagen würden. Da vielleicht jetzt hier als 33. Opening noch was anderes vielleicht einbauen könnten von einem unbekannten Sänger. Denn mit den ganzen Personen und Bands, die hier aufhören oder leider verstorben sind oder nicht mehr weitermachen können, da muss man doch auf jeden Fall noch Ersatz finden, damit man nicht irgendwann in der Eintönigkeit landet und nur noch Lieder von einer Band hat, so in etwa. Also. Ja, dem würde ich auch zustimmen. Also ist natürlich immer schön, wenn man neue Bands bekommt und neue, ja, Einflüsse und so andere Stile. Wenn man nur die alten Bands hört, dann ja, hat man halt den Stil von denen und den kennt man. Meistens ist es auch so, dass Bands so ihren Höhepunkt haben. Zum Beispiel zu Beginn ihrer Karriere oder so, da haben die dann meistens auch die besten Lieder. Und die danach sind dann ja, auch gut vielleicht, aber nicht immer so gut wie vielleicht ihre Debütsingle. Geht mir zum Beispiel so bei 100% Free. Die hatten ja mit Hello Mr. My Yesterday wirklich einen Kracher, wie ich fand, als Ending. Und danach, ja, dieses Kreisches war ganz okay als Ending, aber nicht ganz so gut, wie ich fand. Und ähnlich finde ich es auch zum Beispiel bei Garnet Quo. Die hatten ja ihren Durchbruch mit Yume Mita Atode, diesmal ein Ending. Wobei sie davor bereits das Opening Mysterious Eyes veröffentlicht hatten. Also davon gab es ja auch die deutsche Version Mein Geheimnis. Das war auch sehr gut. Aber ihren Durchbruch hatten sie dann eben erst mit diesem einen Ending, also verkaufszahlenmäßig, soweit ich weiß. Ja, also auf deutscher Seite sind natürlich für die musikalische Untermalung Toiko Studios und MME Studios verantwortlich. Ja, wobei MME ja nur ein Opening vertont hat, soweit ich weiß. Dieses Die Liebe kann nicht warten. Die anderen sind laut meinen Informationen alle von Toiko. Ja, genau, überwiegend. Ich meine eigentlich noch, ein Ending müsste von MME sein, oder? Das kann sein, aber da gab es ja auch nur zwei in Deutschland. Ja, die sind auch beide von Tolko gemacht worden, also Schritt für Schritt und frei schweben waren das ja. Zumindest wird im Ending MME dann erwähnt. Ja, stimmt, das ist ja auch so ein Thema mit den Endings. Also die Lieder sind ja eigentlich vollständig auf Deutsch in voller Länge verfügbar als Soundtrack, aber im Anime sind die halt nur ausschnittsweise zu hören. Also da wurde was zusammengeschnitten, wodurch man halt in der deutschen Version nur dieses erste Opening Schritt für Schritt und dann das achte Opening frei schweben sehen kann. Du meinst Ending? Oh ja, Entschuldigung, habe ich Opening gesagt? Ending natürlich. Ja. Wobei ja bei den deutschen Endings jetzt auch nicht wirklich gute Animationen mit dabei sind. Nee, also die Animation bei den deutschen Endings finde ich jetzt auch nicht so gelungen. Also da haben die auch wieder nur irgendwas zusammengeschnitten, genauso wie Marcel gerade eben schon sagte, dass auch bei den Liedern der Fall war. Also die Endings, da kann man noch was verbessern. Liegt wahrscheinlich daran, dass RTL 2 bei der Ausstrahlung der Episode einfach Zeit sparen wollte und dafür lieber Werbung schalten wollte. Ja, nehme ich auch an. Also ist, glaube ich, auch bei anderen Animes nicht üblich, die Endings vollständig zu zeigen, weil die ja in der Regel relativ lang sind, mit 1 Minute 20 oder so. Und naja, wer hört schon nach jeder Episode gern so ein Lied von 1 Minute 20, was in Deutschland nicht so üblich ist. Also in Japan hat es Ja. natürlich Tradition, aber naja. Dort wird dann eben das, dort genießen die den Kultstatus. Ja, hör dich mal hier im deutschen Fernsehen um, bei welcher Anime-Serie ein Ending läuft. Da gibt's eigentlich, soweit ich weiß, kein einziges, außer jetzt eben Detective Conan die einzige Ausnahme, wo es aber auch dann eben nur, ich weiß gar nicht, wie lang es ist, 30 Sekunden vielleicht? Ist, glaube ich, schon zu viel sind, also. Ja, also im deutschen Fernsehen muss ich ja mittlerweile ziemlich stark suchen, damit ich überhaupt ein Anime finde. Ja, dann spulen wir eben ein bisschen die Zeit zurück und gucken mal vor 10 Jahren RTL 2 und Genau. dann schauen wir mal, was da für Anime-Serien liefen und wo es denn ein Ending gab. Ach, apropos 10 Jahre. Nächstes Jahr hat der Conan praktisch 10-jähriges Jubiläum auf RTL 2. 2002 lief er die erste Folge. Ja, und damit kommen wir auch zum letzten Opening, der gar nicht verwendet wurde, also für eine Episode. Der Wind singt La La La. Ja, also ich persönlich denke, RTL 2 singt La La La, weil ich denke, diese Opening ist so eine Art Abfindung für die Fans, ein kleiner Trost, dass sie gerne weiter für Conan schwärmen können. So banal könnte ich es natürlich jetzt so sagen. Ja, ich denke mal, der war schon fertig, bevor es beschlossen wurde, Schluss zu machen. Ja, was mich ja persönlich sehr enttäuscht hat, weil ich war toll, dachte ich, ja, neues Opening, dadurch wahrscheinlich auch neue Folgen, weil was würde es bringen, Opening ohne die Folgen zu drehen? Aber da wurden wir ja leider enttäuscht. Ja, lange Zeit wurde ja auf der MyPokito-Webseite eine fünfte Staffel angekündigt, beziehungsweise stand da von einer fünften Staffel, aber die Episoden dazu wurden noch nicht angegeben und das Ending stand natürlich auch, deswegen haben viele Fans fälschlicherweise angenommen, RTL 2 würde die Serie in naher Zukunft fortsetzen, was aber nicht der Fall war. Also, wie Clemens schon richtigerweise sagte, hat RTL 2 hier mal wieder Mist gebaut, beziehungsweise hat einfach einen falschen Auftrag an Tolko gegeben, beziehungsweise, ja, falsch ist er ja nicht, falls Detective Conan nochmal ausgeschaltet werden sollte, hat jetzt eben RTL 2 schon mal die Kosten dafür übernommen oder teilweise getragen, ich weiß nicht, wie das da läuft, dafür, dass dann das neue Ending da, das neue Opening dann da zu sehen sein wird, beziehungsweise zu hören, es geht ja hier nur um die Umsetzung der Musik. Bis dahin singt aber erstmal der Fernsehsender weiterhin schön La La La. Finde ich sehr schön ausgedrückt, ja. Ja. Gut, also wer die deutschen Openings und Endings mag, es gab da insgesamt 11 Lieder, der kann natürlich auch gerne auf die Soundtrack-CD zurückgreifen, die schon von Tolko hier damals in Deutschland hier veröffentlicht wurde und heute immer noch erhältlich ist. Ich denke mal, da kommen wir auch schon mal zu unseren Top 3, beziehungsweise Flop 3. Oder wir haben wahrscheinlich nicht alle 3 Lieder, die wir besonders gerne oder ungerne mögen. Aber es gibt wahrscheinlich doch hier Tendenzen, welche Lieder gut sind und welche nicht. Und ja, da möchte ich gerne mal in die Runde fragen, welche Openings ihr denn am besten fandet. Mein absolutes Top-Opening ist das 25. Revive von Maikoraki, weil, ja, ich finde, das Opening ist einfach nur sehr gut gemacht, weil da nochmal die gesamte Geschichte sozusagen im Opening erwähnt wird. Also am Anfang sieht man ja Shinichi, wie er im Hintergrund diesen DNA-Strang hat, dann kommt das Apoptoxin und schrumpft ihn zu Konnen. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Vorher war es eben nur so, ja, so nicht wirklich unbedingt, dass man jetzt da sowas erkennen konnte. Aber ich finde, durch dieses DNA und so im Hintergrund, dann das zeigt die Wirkung des Giftes nochmal ganz gut. Dann mache ich mal weiter mit meinem zweiten Top-Opening. Das war auch von Mai Kuraki, Growing of My Heart. Da hat mir sehr gut gefallen, dass da eigentlich so jede Menge Charakter halt waren. Also fast jeder Charakter wurde da vorgestellt. Und ja, was mir auch gut gefallen hat, war, dass Heiji und Kazuha, die kamen ja auch drinnen vor. Heiji hatte seine Kendo-Ausrüstung an und Kazuha war in ihrem Aikido-Style. Und ja, das fand ich schon mal sehr gut, weil man ja eigentlich über die beiden kampfsportmäßig so nicht wirklich was erfährt. Und dann das letzte Opening, was ich sehr gut finde, ist, wie wir vorhin schon mehrmals angesprochen hatten, Truths von Tumik. Eben weil, ja, weil es sozusagen ein kleines Jubiläums-Opening ist. Da, wie gesagt, kommt das erste Mal halt drin vor, wie Shinichi zu Konnen wird und Ai Haibara taucht auch das erste Mal im Abspann auf und deswegen hat mir das sehr gut gefallen. Also mein absolutes Lieblingslied, auch von den Openings und Endings insgesamt, ist das 22. Opening, dessen Namen ich irgendwie noch nicht wirklich kann, aber Ai wa Kurayami no Naka de von Saad, wie wir gerade eben auch schon angesprochen hatten. Also für mich ist es einfach perfekt gemacht und es wird ja auch von den Episoden 491 bis 504 ausgestrahlt, was ja die wirklich letzte bisher große Konfrontation mit der Organisation darstellt im Haido Zentralklinikum, wo dann ja Shuichi Akai letzten Endes ermordet wurde und es dann auch in der Episode 504 noch neue Animationen zu dem Opening gab. Aber auch ansonsten sind die Animationen in diesem Opening super gemacht und stimmen auch mit dem Sound, mit dem Gesang des Openings super überein. Also das Opening kann ich nur jedem empfehlen und ich find's einfach super und da wird auf jeden Fall nichts drankommen. Also das ist einfach das Beste und ich würde mich sogar freuen, wenn man das zum nächsten großen Treffen mit der Organisation vielleicht nochmal neu auflegen würde und da noch einsetzen würde. Also das, ich finde, das passt eigentlich zu jedem Treffen mit der Organisation. Das ist perfekt. Ja, also dort werden dann eben die wichtigen Charaktere nochmal prima mit den dazugehörigen Fahrzeugen dargestellt und den Bezeichnungen. Aber da findet auch ein Fahrzeug Erwähnung, also nicht Erwähnung, aber es wird halt dargestellt, das ich bisher nicht kenne, und zwar neben den Porsche. Und kurz, also nachdem Chianti in dem Dodge Viper davonfährt, sieht man im Hintergrund neben Jins Porsche so ein Fahrzeug. Ich weiß nicht, wessen Fahrzeug das ist, aber vielleicht kennt ihr die Szene oder könnt ihr euch nochmal später anschauen. Ja, genau, das ist ja noch ein zweiter Porsche, soweit ich weiß. Also sieht auf jeden Fall sehr ähnlich aus. Ich weiß auch nicht, was damit auf sich hat. Es ist wahrscheinlich wieder eine Fantasie der Anime-Produzenten gewesen, genauso die da irgendwas einbauen wollten. Genauso wie diese Schatten, die man dann noch zusätzlich neben den bisher bekannten Mitgliedern sieht. Ja, oder auch eben dieses Treffen zwischen Shuichi Akai und dem Narbenmann im aktuellen Opening. Das ist auch ja so ein, ich sag mal, Hirngespinst der Anime-Produzenten, was ja eigentlich so in Openings eigentlich gar nicht sein darf, aber es trotzdem eingebaut wurde. Naja, ja. Gut. Also meine Plätze 2 und 3 sind das Opening 17, das war ja Shodo, was wir vorhin auch schon kurz angekratzt hatten, und auch noch das Opening 30, Teardrops von Chaos, Chaos, Chaos, was wir gerade eben auch schon benannt hatten. Also bei Chaos, Chaos, Chaos gefällt mir vor allem, dass es mal was Neues ist und ja, also die Musik finde ich sehr gut, aber die Animation dazu jetzt nicht so prickelnd. Da war ja eben nur diese eine komische Tänzerin da zu sehen. Das ist natürlich für Detective Conan nicht sehr geeignet, aber das Opening ist schön und musikalisch kann ich da auch nur jedem empfehlen, der so ein bisschen was Moderneres mag. Und bei Opening 17, das wurde ja zur Episode 425 ausgestrahlt, was ja auch dieses Special mit der Organisation war. Und ich finde einfach, das passt so schön rockig dazu, weil das auch so ein richtiges Aufeinandertreffen war. Ich weiß gar nicht mehr, was bei 345 ausgestrahlt wurde, aber das fand ich auf jeden Fall nicht so gut. Das bei 425, da passt schon so ein Lied von Beast, passt da wirklich richtig rein. Und nicht so wie bei Giri Giri, bei Opening 6, das einfach zu irgendwelchen Episoden ausgestrahlt wird. Also das fand ich jetzt hier, Shodo, passt einfach perfekt dazu. Genauso wie eben auch mein Platz 1, das Opening 22, bei den aktuellsten, wichtigen Treffen mit der Organisation. Ja, das kam auch sicher an, weil es war ja dann dieses Opening Shodo, das erste Mal zur Episode 425 zu hören. Und wenn man dann gleich sieht, in so einem über 2 Stunden Organisationsspecial, dann gleich die bekannte Band Bees mit ihrem Rocklied da, das muss schon was gewesen sein in Japan. Ja, also ich muss ja sagen, bin eher ein Nostalgiker. Das sieht man jetzt gleich an meinen Top 3, dass es eher ältere Openings sind. Also auf Platz 1 würde ich bei mir das vierte Opening sehen. Das hat die deutsche Version Lauf durch die Zeit. Allerdings finde ich da die Originalversion etwas besser von Sado, also von der Band Sa. Und es hatte mich eben einen großen Nostalgiecharakter, weil zu der Zeit, zu der das Opening lief, eben mir die Episoden auch mit am besten gefallen hatten. Also für mich war da Conan auf seinem Höhepunkt. Also kurz danach kam mir dann auch das Debüt von Ai Haibara. Aber die Fälle haben mir da einfach sehr gut gefallen und der Stil, diese alte klassische Jazzmusik war super. Also das war damals so meine Lieblingsphase von Conan. Und zum Lied würde ich höchstens kritisieren, dass es in etwas höherer Tonlage ist und dadurch vielleicht etwas unpassend für das Mystery-Genre. Aber dafür sind die Animationen umso besser. Zum Beispiel als Ayumi von Conan ein Bild gezeichnet hat und Mitsuhiko und Genta sich darüber natürlich aufregen, weil sie eifersüchtig sind. Und Sonoko dann auch ihn anstupst mit ihrem Ellbogen. Also so à la du Frauenheld, du. Und danach auch die Szene in der Karaoke-Bar, wo sich alle die Ohren zuhalten, weil Conan so schlecht singen kann. Also das ist auch eine Anspielung auf die Episode, die kurz davor ausgestrahlt wurde. Als Conan da bei Minami Takayama den Auftritt sozusagen mitgemacht hat, wo er dann ganz schlecht gesungen hat, finde ich gut, dass es hier eingebaut wurde ins Opening. Und es kommen hier auch bis auf die Organisationsmitglieder alle wichtigen Charaktere vor, was bei den Openings davor nicht so war. Also Agasa wurde manchmal ausgelassen oder Megure zum Beispiel oder so. Beziehungsweise die kam nur ganz am Ende in diesem Flussbild vor. Und Conan nimmt da auch so einen Fußball und kickt diesen schwarzen Mann weg, der Randa als Geisel hält und ja, der oft immer zu sehen ist als Täter. Wenn der Täter nicht bekannt gegeben werden soll, seine Identität, dieser schwarze Mann kommt auch vor. Also insgesamt würde ich dem Opening eine 8 von 10 geben. Eins meiner Favoriten auf jeden Fall. Ja, so in dem Opening tritt ja Takagi das erste Mal auf, der natürlich in späteren Openings auch nicht immer dabei ist. Und der Inhalt des Liedes, zumindest auf Deutsch, ich denke auch in Japanisch, ist eben auf die Abbildungen, auf die Animationen angepasst. Zum Beispiel, wenn es ums Singen geht, sieht man eben diese Karaoke, das Karaoke-Singen von den Charakteren. Genau, Ja. so die deutsche Umsetzung finde ich ja auch klasse. Ich mag das japanische Original ein bisschen besser, so von der Tonlage und so her. Aber der deutsche Text ist auf jeden Fall gut gelungen. Dieses Lauf durch die Zeit, wo den Conan auch wirklich läuft und wo er den Ball kickt, da sagt er, glaube ich, auch irgendwie was Passendes, die Sängerin. Ich weiß jetzt nicht Ja, mehr genau. da sagen sie dann, denn du bleibst am Ball, weil du immer wieder triffst. Genau. Und da Ja, trifft er mit genau. dem Ball denn den schwarzen Mann. Das fand ich auch gut. Da hält sich also der Text ziemlich streng auch an die Animation. Oder umgekehrt. Ja, genau. Ja, das ist ja in den neueren Openings auch nicht mehr der Fall. Deswegen wahrscheinlich auch hier die Nostalgie von Marcel. Die werde ich gleich fortsetzen. Da bin ich gespannt. Ja, und auf Platz 2, ebenfalls Nostalgiecharakter, will ich das Opening 11 sehen. Das ist die deutsche Version Ich kann nichts dagegen tun, beziehungsweise im Original I can't stop my love for you von Rina Ayuchi. Das finde ich einfach klasse gemacht. Schön schnell, rhythmisch, mit netter Gitarre. Hier finde ich die deutsche Umsetzung, würde ich sogar sagen, noch ein bisschen besser als das japanische Original. Weil es nicht ganz so künstlich klingt und mit der Gitarre in der deutschen Version etwas besser, wie ich finde. Ja, so hier ist einiges dabei. Man sieht Conan im Regen, die Organisationsmitglieder. Der Zeichenstil ist sehr schön. Also. Und es war auch das Opening, das ich zuerst gesehen habe. Also ich hatte die Serie nicht 2002 angefangen zur ersten Folge, sondern irgendwann, keine Ahnung, 2004 oder 2005 wahrscheinlich, wo denn das Opening lief. Also ich habe erst relativ spät eingeschaltet, da war schon Ei dabei. Dadurch war für mich auch dieses Mysterium um Ei ein bisschen weg. Also ihr Debüt war für mich dann so ein bisschen verspoilert, als ich die Serie von vorne angefangen habe. Aber das Opening fand ich auf jeden Fall auch klasse. So, und auf Platz 3 würde ich doch mal ausnahmsweise ein neueres Opening einordnen, wobei mir hier die Wahl ein bisschen schwer gefallen ist. Also Das waren so meine zwei Favoriten und auf Platz 3 würde ich am ehesten noch Magic sehen, auch von Rina Ayucci. Das war das 27. Opening. Da fand ich ein paar Szenen sehr lustig. Also das Lied ist vielleicht nicht ganz passend, weil es so sehr fröhlich ist und so, aber ich finde es melodisch schön. Und da sind auch zum Beispiel ein paar Witze eingebaut. Also Takagi zeigt da zum Beispiel seinen Polizeipass und der hat dann ein Foto von Sato drin aus Versehen. Das fand ich lustig. Oder als Genta Mitsuhiko und Ayumi Konsole zocken in ihrem Zimmer und Genta dann umfällt nach hinten, weil er verloren hat gegen Mitsuhiko. Ja, also da waren ein paar lustige Sachen drin. Auch dass Kogoro dann die Detektei-Treppe runterrennt. Dann folgt ihm ran irgendwie. Und sie bringt ihm irgendwie seine Krawatte oder so hinterher und einen Toast. Und weil er noch nicht gefrühstückt hat und noch irgendwas vorhat. Und dann rennt wiederum Conan hinterher und bringt ran die Schultaschen mit. Also das Opening hatte so viele Witze, was ich sehr schön fand. Mal eine schöne Abwechslung, also mal so ein lockeres Opening. Ach so, und eine Anmerkung würde ich noch machen zu einem Opening. Und zwar zu dem 23. von Mai Kuraki, Ichibyo Goto ni Love for You, heißt es ungefähr. Das finde ich animationstechnisch eigentlich am besten von allen Openings. Und zwar wurde der ein Manga-Kapitel umgesetzt, was nicht als Episode umgesetzt war, wo die Detective Boys Kogoro verfolgen, weil er ihnen ein Ei spendieren soll, wie sich dann am Ende rausstellt. Das ist sehr lustig gemacht und sehr schön gezeichnet, wie ich finde. Also es war direkt nach dem 22., also Philips Opening, Lieblingsopening mit der Organisation, war es ein sehr fröhliches Opening auch. Aber da hat mir eben das Lied überhaupt nicht gefallen. Also es hat einfach keinen Ohrwurm-Charakter und alles so, finde ich. Es war vom Stil her zu leicht und ja, hatte keinen Mystery-Charakter. Deswegen kann es leider nicht in meine Top 3 oder so und das ist auch insgesamt nicht eins meiner Lieblingsopenings. Animationstechnisch finde ich es halt mit am besten. Geht es denn da wirklich um das Spendieren eines Eis oder was hast du gerade eben gesagt? So, Genau. soweit ich weiß, war das doch im Manga das Neujahrsgeld oder nicht? Ja, genau. Das Neujahrsgeld war es im Manga. Genau, Genau, dann haben ja. die es wahrscheinlich im Anime anders umgesetzt, okay. Ja, ich meine nur, das ist dieses eine Kapitel, was nie umgesetzt wurde, das einzige Kapitel übrigens, was nie als Episode umgesetzt wurde. Die haben es natürlich ein bisschen verändert für das Opening. Die können ja auch nicht ein ganzes Kapitel irgendwie ins Opening quetschen. Aber es ist höchstwahrscheinlich das Kapitel. Also es gibt die leichte Änderung, dass es das Eis halt ist am Ende. Ja, aber da ist ja dann auch gleich die weitere Anspielung drauf, weil zuerst kriegen ja nur die Detective Boys ein Eis und danach sind ja auch Takagi und Sato und so, die haben ja dann alle ein Eis und man sieht Kogoro im Hintergrund, wie er mit Tränen in den Augen seine Brieftasche in der Hand hält. Ah, genau, das finde ich super. Also wie Kogoro da verweint irgendwie in seine Brieftasche greift, also die fast leer ist inzwischen, weil er allen ein Eis spendiert hat. Jedem Nebencharakter noch aus der Serie. Ja, ich denke auch, dass ich da so eher im Nostalgie-Charakterbereich bin. Ich denke, wir haben ja auch ein paar Unterhaltungen geführt, Marcel, in denen das zum Vorschein kam. Und ja, also ich beginne einfach mal mit dem ersten Opening, der ja, wie bereits erwähnt, 100 Episoden lang oder 100, 101 Episode lang lief im deutschen Fernsehen. Zwei. 102 Episoden waren's. Ja, das stimmt. Ja, ach, ärgerlich. Ja. Sehr ärgerlich. Ja, und ich denke, ich weiß nicht, wie gut ich das objektiv beurteilen konnte. Natürlich nicht. Und ja, ist mir am meisten, denke ich, hängen geblieben durch diese große Zeitspanne damals, in der dieses Opening gelaufen ist. Und ja, eine sehr bekannte Szene ist eben die, glaube ich, fast nirgendwo weiter umgesetzt wurde, die, wo Kogoro Mori eben Conan Edogawa die Ohren lang zieht, während er gerade eine Beschattung durchführt und Conan ihn begleitet. Das hat auch sehr, sehr eben bekannt. Ja, das stimmt. Früher war ja Kuro auch viel gewalttätiger und gewaltbereiter gegenüber Conan. Das hat er jetzt ein bisschen nachgelassen. Der nächste Opening, der mir gefällt, ist Nummer 5, wie ich gerade eben auch am Anfang angesprochen habe. Truth. Und da, wie ich auch bereits schon gesagt habe, da kommen endlich auch deutlich mehr Charaktere. Die Organisationsmitglieder Gin und Wodka finden auch ihren Auftritt nach den ersten 4 Openings. Und der Text ist auch deutlich länger durch diese Dynamik. passt auf mehr Text rein und auch mehr Charaktere in den Bildern, schneller Bildwechsel. Dann gibt es auch starke Überschriften am Anfang wie Liebe, Wahrheit und ähnliches. Ja, und Instrumenten sind auch gut, auch die Sängerinnen in Deutschland, also von Tokio, liefern auch gute Arbeit. Ja, und das denke ich, ist auch zu der Zeit eigentlich auch ganz gut gewesen. Von den etwas moderneren, denke ich, ist 28 ganz gut, As the Dew von Garnet Rao, und da ist, denke ich, auch so eine ganz akzeptable Musik, und das fände ich in Ordnung. Ansonsten sind eben, finde ich, die Musik allgemein von den neueren, aber auch von einigen älteren Openings nicht gerade sehr toll. Also ich mag nicht unbedingt das Gesänge. Würde mir eigentlich persönlich auch eher in Zukunft auf Bands und ähnliches verzichten und lieber auf Hintergrundmusik zugreifen und dabei auch aussagekräftigere Openings machen als andauernde Wechsel nach 10 oder 5 Episoden, was ich nämlich für unsinnig halte, wie es ja auch in der Vergangenheit leider geschehen ist. Aber sicherlich gibt es da auch Wechsel in den Erwähnungen im Abspann und so weiter. Aber vielleicht komme ich nochmal gleich dazu. Jo, das war's dann auch. Dann machen wir jetzt weiter mit den Flop-Openings, also den Openings, die wir überhaupt nicht mochten und auf jeden Fall nicht noch einmal anhören möchten. Ich fange da einfach mal an und nenne mal das sechste Opening, nämlich Girigiri. Das hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen. Das gefällt mir einfach überhaupt nicht, da so früh in der Serie und zu keinem Anlass. Also das hätte man sich doch gut sparen können, finde ich. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also, als ich das Girigiri gesehen habe, erstmal, wie vorhin schon gesagt, von der Musik her hat es mir überhaupt nicht gefallen und dann eben keine neuen Animationen, also. Ja, also ich hätte das jetzt auch als erstes genannt. Allerdings will ich jetzt noch ein anderes nennen, weil ihr es beide schon genannt habt. Ich würde noch das 21. Glorious Mind von Sado auf meine Flop-Liste packen. Also das war das Opening vor dem Organisations-Opening. Das war auch, glaube ich, nur zu 3 Folgen zu hören. Das finde ich einerseits schrecklich, weil der Gesang ist, ja, es ist ein bisschen melancholisch. Die Melodie ist gar nicht so schlecht, aber Und es es ist waren alles vier ein Folgen. okay, 4 Folgen. Und der Text war, finde ich, schrecklich, weil es war alles auf Englisch und es war nicht richtig gut ausgesprochen und falsche Grammatik und alles. Und dazu kam dann halt, dass die Animationen nicht durchgängig waren. Es waren, ja, entweder gar keine Animationen da und es wurde Teile der Episode gezeigt oder es war einfach, ja, also es war kein richtiges Opening, würde ich sagen. Deswegen würde ich das auf Platz 2 meiner Flops setzen, hinter Girigiri. Ja, also ich finde, im Opening, es war vielleicht nicht mein persönlicher Flop, aber die Liebe kann nicht warten, Opening 8, da finde ich, wurde Conan nicht akzeptabel dargestellt mit diesen Bewegungen. Er war die ganze Zeit im Vordergrund, an den Seiten kommen dann irgendwelche Charaktere, Gebäude. Er ist vielleicht nicht so gerade der musikalische Typ. Tanzt hat er jetzt, glaube ich, auch nie. Ja, das war irgendwie nicht gerade passend. Hätte man auch in Deutsch überspringen können. Dann machen wir weiter mit den Endings und da fangen wir natürlich erst einmal damit an, welches denn die besten Endings eurer Meinung nach waren. Da nennen wir jetzt wieder 3 Stück. Ja, ich kann gern wieder den Anfang machen. Als erstes Top-Ending habe ich mir ausgesucht das 20. Wasure Tsaki von Garnet Crow. Und da gefällt mir einfach, wie gesagt, Conan läuft da so lang und dann kommen ja die verschiedenen Charaktere und dahinter sind die verschiedenen Schauplätze zu sehen, so bei Kogoro Ran und Sonoko, die Detektei Mori, Shinichis Eltern mit einer Pyramide und halt wegen Ausland und so. Also das fand ich sehr passend, dass dann jedem Charakter sozusagen eine typische Eigenschaft zugeordnet wurde. Ja, dann das zweite Ending, was mir gut gefallen hat, war das 12. Da hat mir vor allen Dingen das Lied halt sehr gut gefallen. Das war das Always von Mai Koraki. Und ich fand in dem Ending Ran sehr gut gezeichnet. Und das Ende des Endings hat mir auch sehr gut gefallen, weil da sieht man Ran und Shinichi und in der Mitte ist Conan. Und ich finde aber gut, dass Ran und Shinichi diesmal groß gezeichnet sind und Conan so eher klein ist, weil da sieht man dann mehr so, dass Ran und Shinichi zusammengehören und Conan ist mehr im Hintergrund. Und das letzte Ending, was ich dazu zählen würde zu meinen Top 3, ist Yumemita Atode von Garnet Crow. Das ist das 14. Da sieht man halt so, wie Detective Boys von rechts nach links laufen, und das hat mich so an so einen schönen Abspann erinnert, weil die da auch so lang laufen. Und dann eben, dass Ran und Shinichi da sind, und Ran will Shinichi die ganze Zeit was sagen, aber irgendwie traut sie sich nicht, und das hat mir sehr gut gefallen. Also bei mir ist die Sachlage so, dass ich wieder auf Platz 1 ein Lied von Ayaka Miki habe, nämlich das 25. Ending, dessen Name auch wieder ähnlich kompliziert ist, nämlich Mo Kimi Dake wo Hanashitari wa Shinai oder so. Das finde ich einfach super. Also die Lieder von Ayaka Miki sind ja in der Regel sehr gut, und das kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Ist einfach super. Ich kenne die Episoden dazu jetzt nicht, sondern nur den Songtext oder das Lied, aber würde es auf jeden Fall trotzdem jedem empfehlen. Ja, auf Platz 2 ist bei mir Doing Alright, das 33. das 33. Ending von Garnet Crow. Das, ja, hat einfach so eine, ich weiß gar nicht, irgend so eine Zusammenhaltsstimmung, so eine Partystimmung in gewisser Hinsicht. Also ich finde es einfach super, dass da immer dieser Chor oder was das ist, eingesetzt wird. Also das ist cool. Und ja. Ja, das erinnert ja auch so ein bisschen an We Will Rock You, nicht? An dieses bekannte Lied vom Rhythmus her, finde ich. Ja, genau, irgendwie sowas. Also das gefällt einfach irgendwie. Ich weiß nicht, es hat so was ganz Bestimmtes. Und ja, und auf Platz 3, da fällt es mir ehrlich gesagt schwer. Oliver hat ja eben schon Always genannt, das hätte ich jetzt hier auch wahrscheinlich genommen. Aber ich nenne jetzt hier einfach mal Hello Mr. My Yesterday von 100% Free. Also das ist, finde ich, auch super, und das war ja auch, wie Marcel vorhin schon sagte, so der große Durchbruch von der Band, und das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Das war ja, lange Zeit auch mein Lieblingsending, bis ich dann auf die beiden anderen gestoßen bin. Gut, dann machen wir weiter. Also bei meinen drei fällt gleich auf, dass ich eher so ruhige Lieder mag, vor allem bei Endings. Muss es nicht immer gleich so rockig sein wie 100% Free, die ich aber auch sehr gern mag. Also auf Platz 1 würde ich bei mir das fünfte Ending sehen, Negaigoto Hitotsudake von Miho Komatsu wieder, auch eine meiner Lieblingssängerinnen bei Conan. Wie gesagt, schade, dass sie aufgehört hat. Also das Ending fand ich sehr schön, weil es so ruhig war. Es ist auch so ein bisschen dramatisch gehalten, dass am Ende ja ran zu sehen, wie sie im Schnee mit ihrem Schirm wartet. Nee, beziehungsweise sie wartet nur im Schnee. Und dann kommt Conan oder Shinichi vorbei. Man sieht es nicht genau und reicht ihr eben diesen Schirm, damit sie sich vor dem Schnee schützen kann. Und das finde ich liedtechnisch halt gelungen. Es wirkt auch so ein bisschen dramatisch von der Melodie her und gleichzeitig von den Animationen eben, wie Randa wartet. Und das ist ja auch eine Szene aus dem Anime beziehungsweise aus dem Manga. Dann würde ich auf Platz 2 ein leicht rockiges Lied verorten, und zwar Ouvertüre. Das war allerdings auch wieder nur leider sehr kurz zu hören. Wahrscheinlich nur 3, 4 Episoden lang. Und es waren sechs. Ja, okay, 6, 5, 6. Ich glaube aber, davon war eins ein Special, das mit den eine Stadt als Geisel. Also das finde ich, ja, ruhig geraten. Da läuft auch Conan auf so einen Berg hoch, so einen grasigen Berg und blickt dann halt drüber. Also hier finde ich es eher musikalisch gelungen als animationstechnisch. Aber es ist halt auch, wie man hört, so ein Lied von Bees, allerdings nicht von der ganzen Band, sondern diesmal ein Einzelwerk von Koshi Inaba, eben dem Sänger. Und auf Platz 3, da schließe ich mich Olli an, würde ich auch Wasurisaki verorten. Das von Garnet Quo, wo eben, wie ich gelungen finde, jedem Charakter so ein Schauplatz zugeordnet wird. Also Kogoro, Ran, Irikisaki und so sind vor der Detektei Mori. Dann ist im Hintergrund danach, glaube ich, das Schloss von Osaka zu sehen und so. Da sind dann Heiji und Kazuha. Und davor ist halt immer Conan, wie er mal läuft, mal mit seinem Fahrrad fährt und auch mal mit seinem Skateboard und an diesen ganzen Schauplätzen vorbeifährt. Das finde ich insgesamt sehr gelungen gemacht. Und das Lied finde ich auch sehr schön ruhig und ein bisschen melancholisch. Zu guter Letzt kommen wir dann noch zu unseren Flop-Endings, allerdings erst nach der Werbung. Mein RTL. Okay, und da sind wir dann auch schon wieder. Dann kommen jetzt, wie versprochen, unsere Flop-Endings, und da möchte ich gleich mal wieder zu Beginn anfangen. Und zwar mit dem 37. Ending, Jugoja Crisis oder wie auch immer, da diese ganzen Us unnötig dazwischen gebastelt wurden. Kimi ni Aitai von 100% Free. Das hatte ja Marcel vorhin auch schon angedeutet, dass das so nicht mehr ganz so gut war, nachdem sie ja mit Hello Mr. Yesterday ein richtig gutes Lied hingelegt hatten. Es Ist gefällt mir natürlich einfach. alles Geschmackssache. Also. Ja, ist klar. Aber es merkt man ja auch an den Verkaufszahlen, wie die Lieder entsprechend ankommen. Wir sind Naja. schon erfahrene Kritiker. Ja, auf jeden Fall gefällt mir das nicht sehr gut oder ehrlich gesagt überhaupt nicht. Vor allem mit den Animationen. Das war ja das, glaube ich, wo Conan da mit dem Skateboard durch die Gegend flog und so weiter zum Nee, das Mond. verwechselst du. Das war danach, das von Breakers, wo er mit dran zum Mond fliegt. Ach so, okay, das finde ich auch Also. schlecht. Dankeschön. Ich darf ja aber Ja. nur eins nennen. Okay. Aber du hast schon recht, also bei Jugoja Crisis, da waren die sehr faul mit den Animationen. Das hat man gesehen, die haben irgendwie wahrscheinlich nur so 5 Bilder irgendwie pro Animationsablauf dafür benutzt. Also man hat immer nur Conan rennen gesehen und naja, das war Ja, sehr also die mittelmaß. beiden Endings sind auf jeden Fall überhaupt nicht mein Fall und ich finde es da schon gut, dass er mit 39 und 40 immer wieder was einigermaßen ordentliches gekommen ist. Also diese beiden Endings würde ich zum Teufel schicken. Schick sie zu Anokata. Ich Oh schick sie nee. zu diesem Teufel aus Episode 487 da Ja, zu. genau, aus Apart. Ja, dann mache ich mal weiter mit einem Ending, was mir persönlich überhaupt nicht gefallen hat. Jetzt sind meine japanischen Kenntnisse gefragt. Und zwar ist das das 19. Ending. Das nennt sich Nemuro Kimi no Yoko Gao ni Ho Oemi wo. Und Ich mag immer diese langen Titel, ja. Das ist immer ja, schrecklich. diesmal musste ich das einfach nennen, weil ich habe es mir angesehen und im Prinzip sieht man da nur dieses Bild von Ran und Shinichi auf ihrem Schreibtisch und mehr passiert da im Großen und Ganzen auch gar nicht. Also ab und zu, sie geht wohl morgens aus der Haustür, nimmt ihre Schultasche und Bücher mit und dann läuft dieses Opening, dieses Lied durch, dieses Ending, das Lied durch. Ja, und dann am Ende des Tages, dann sieht man nur, wie das Zimmer dunkel wird. Dann kommt sie wieder, legt die Bücher wieder hin und dann ist das Ending auch schon vorbei. Also, ja, das fand ich überhaupt nicht gut. Also, da war ja so überhaupt keine Animation drinne. Höchstens mal, dass so ein Stift halt genommen wurde und ansonsten sieht man wirklich nur die ganze Zeit dieses Bild und das Lied hat mir jetzt auch nicht so gefallen. Also, das Stimmt, stimmt. ist nicht mein Ending. Mir gefällt es nicht. Also ich würde mich erstmal anschließen dir, Olli. Also das Lied, dieses 19. Ending würde ich auf jeden Fall auch bei meinen Flop 3 verorten. Also das war wirklich der Höhepunkt der Faulheit der Animateure vom Anime. Und ja, da ist einfach nichts zu sehen. Das Einzige, was vielleicht gut ist an dem Ending, ist, dass es originell ist, die Idee. Aber dann ist es wieder nur auf eine schlechte Art, also weil da nichts passiert. Von daher, das Lied ist auch nicht besonders unterhaltsam. Es ist so ein bisschen eintönig, finde ich. Hat keinen besonderen Höhepunkt oder so. Also insgesamt einfach nicht gut, finde ich. Ja, ich kann ja noch schnell die zwei anderen nennen, die ich nicht so gut finde. Das ist zum einen das 11. Start in My Life von Mai Koraki. Da sitzt Conan die ganze Zeit in einem U-Bahn-Zug und sitzt gedankenversunken da. Und ich glaube, das Ende, da wurde noch mal was anderes gezeigt, aber insgesamt ist das Lied sehr träge und langsam. Und ja, das mit dem U-Bahn-Zug ist auch ein bisschen sehr zufällig gewählt als Szene. Von daher würde ich das nicht gut Also, eher auf meinen Flop-Plätzen verorten. machst du es jetzt anhand der Animation aus oder anhand des Liedes? Also das Lied Beides. an sich finde ich gar nicht mal so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Das ist so typisch Mai Koraki, finde ich. Naja, Ja, ist ja dann also auch ich. deine Entscheidung, okay. Ja, klar. Ist ja alles eine Geschmacksfrage, eine Geschmackssache. Aber ich finde, das liegt einfach, ja, es ist nicht nervig oder so, aber es hat, finde ich, einfach keinen großen Charakter. Es ist ein bisschen einschläfernd fast, würde ich sagen. Ja, typisch Mai Koraki. Naja, so Revive oder so war ja schon ein bisschen peppig oder Puzzle zum 13. Film. Naja, also sie hat so verschiedene Arten von Musik, also sie hat ja auch große Vorbilder, soweit ich weiß, also sie kann schon, also ich sag mal so, ihre Lieder sind für mich so entweder Top oder Flop. Also zum Beispiel Growing of My Heart, das Opening fand ich auch ganz in Ordnung. Ja, und noch schnell zum dritten, das letzte, das 14. Opening, was jetzt gerade aktuell ist, Ending, Entschuldigung, finde ich auch nicht so gut, ebenfalls von Mai Kuraki, aber wie gesagt, das ist nicht, weil es Mai Kuraki ist. Da habe ich auch viele Openings, die ich oder Endings, die ich mag, wie Secret of My Heart oder so. Aber ich finde das Lied einfach nicht gelungen und die Animationen sind jetzt auch mit dieser Draisinenfahrt, naja, einfach nicht unbedingt erwartungsgemäß bei dem Mystery-Anime, dass da auf einmal die Hauptcharaktere mit einer Draisine fahren. Naja, ich Genau glaube, da. da gehen den Animationsleuten ein bisschen die Ideen aus langsam. Okay, dann kommen wir nochmal zu einem kurzen abschließenden Fazit. Wie findet ihr denn die Openings und Endings generell? Ja, also generell finde ich sie eigentlich sehr gut und ja, auch die Lieder sind sehr schön anzuhören und so. Also im Großen und Ganzen habe ich eigentlich nichts auszusetzen und es war auch sehr schwer, ein Flop-Ending überhaupt zu finden und Opening und bei den Tops, das war natürlich noch schwerer, weil es gibt natürlich viele Openings, die ich sehr gut finde. Ja, sehe ich ähnlich. Also es gibt viele Tops und wenig Flops. Dementsprechend kann ich den ganzen Openings und Endings auf jeden Fall nur einen Daumen nach oben geben. Also sehr gut und man sollte auf jeden Fall so weitermachen und das so halten wie bisher. Vielleicht, wie ich am Anfang des Podcasts schon sagte, eine kleine Änderung, mal ein paar neue Bands rein, was in letzter Zeit nicht mehr so gang und gäbe war, aber sonst perfekt. Ja, also ich würde auch sagen, bei so einer langen Serie und bei so vielen Openings und Endings gibt es für mich wirklich wenig, die negativ auffallen. Viele sind durchschnittlich, manche sind ganz gut gelungen, finde ich. Im Vergleich zu anderen Anime-Serien würde ich jetzt nicht sagen, dass Conan so groß herausragende Openings oder Endings hat. Sie sind ganz okay. Da habe ich schon bei anderen Animes bessere teilweise gesehen oder schlechtere Openings auch. Also es ist ganz durchschnittlich, finde ich. Ja, an dem möchte ich auch anknüpfen. Also, ja, ich persönlich bin nicht gerade sehr von der Opening- und Ending-Politik, wie bereits erwähnt, ein sehr großer Fan. Aber das ist eben so populär in der Anime-Produktion in Japan. Und das ist, denke ich, auch zu akzeptieren. Ich wünsche mir in Zukunft, dass mehr auf Qualität geachtet wird, dass die Openings nicht immer wechseln, sondern zu bestimmten Ereignissen und gerade deswegen auch die Qualität wichtig ist. Und dann Conan-spezifische Musik, also die überwiegend ist zwar nicht herausragend, Conan Musik ist vielleicht auch nicht herausragend, aber wie Marcel und ich bereits im nostalgischen Bereich erwähnt haben, wäre auch solch eine Conan-identifizierbare Musik, denke ich, zu wünschen. Also ich persönlich mag das Singen von den Sängern auch nicht unbedingt immer. Und ich bin eher Fan der Hintergrundmusik in Detektiv Conan. Und ja, da wünsche ich mir auch mehr, dass darauf geachtet wird. Aber da es ja Gruppen, Bands eben ausgewählt werden, die ihren eigenen Stil verfolgen oder sich eben auf dem Markt mit Detektiv Conan vielleicht auch nicht, aber womöglich durchsetzen möchten, dann bringt das natürlich auch nichts. Also allgemein gesehen hoffe ich, dass sich dadurch einiges ändert. Gut, und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Wie immer folgt hier natürlich nochmal ein Hinweis, dass ihr uns gerne auf Facebook liken könnt. Wir sind da als Conan News zu finden. Auf Twitter sind wir als Conan News zu finden. Und auf YouTubes und Animax sind wir auch als Conan News zu finden. Da könnt ihr uns auch gerne mal besuchen kommen. Ja, in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören und tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Das finde ich gut. Jo. Clemens, bei dir ist gerade wieder dieses berüchtigte Stottern. Ich habe es aufgenommen, ich habe es aufgenommen. Super, ganz gut Zeichen. Next Conan Cast Hint, London. Das war schön. Wie alle das eh mit ausgesprochen habt, würde ich nicht.